Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. Wir schreiben den 1. April 2015, höchste Zeit für eine neue Folge des Flurfunks, und alle Aprilscherze sind einigermaßen durch. Und das große Gejaule von gestern ist auch abgeklungen. Gestern gab es neben einem Sturm, dort draußen auch einen Sturm online im Internet, und zwar aufgrund des 10-jährigen Blog-Jubiläums von Fefe, der in den Tagen zuvor, ich glaube 10 Tage vorher, dazu aufgerufen hat, man soll doch irgendwas schreiben zu seinem 10-jährigen Blog-Jubiläum. Und da haben sich auch ein paar Leute drauf gemeldet. Und das Interessanteste war, glaube ich, in der Tat der Beitrag von Sascha Lobo, den ich ansonsten in seiner Argumentationsschlüssigkeit jetzt nicht so toll finde und sowas. Das war aber jetzt also ein ellenlanger Text. Also der Text war wieder mal viel zu lang, aber dafür war er halt in den Einzelpunkten durchaus verständlich und berechtigt. Das ist bei Twitter, glaube ich, soweit ich gesehen habe, nur von einer einzigen Person gewürdigt worden. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, diese Diskussion hat sich sehr intensiv auf Twitter abgespielt. Auf APN jetzt gar nicht, auf Facebook weiß ich nicht. Da könnte man nochmal gucken, ob da irgendwas von Belang gewesen wäre. Aber ich glaube, dann hätte es vielleicht auch irgendwelche Interaktionen zwischen Twitter und Facebook gegeben. Hat es nicht. Und außerhalb sozusagen dieser Blase, dieser Berlin-Blase, gab es dieses Thema irgendwie auch nicht. Aber als es gestern so ein bisschen losging, da dachte ich, irgendwie fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Hab selber was geschrieben, hab's selber hingeschickt. Und da dachte ich, will ich wirklich auf einer Verschwörungsplattform landen? Und dann dachte ich, ja gut, dann gibt's jetzt eigentlich nur eine Win-Win-Situation irgendwie. Entweder komme ich nicht drauf, dann freue ich mich nicht, auf einer Verschwörungsplattform gelandet zu sein. Oder ich komme drauf und mein Blog ist kaputt. Und ich bin endlich mal beweihräuchert worden dadurch, dass mein Blog durch die Luft fliegt. Keine Ahnung was ich geschrieben habe. Ich dachte daran, das irgendwie online zu stellen als Text, aber einen Tag später klingt das auch ein bisschen bescheuert und als Nachklapp. Und wenn man das so als Nachklapp macht, muss man, glaube ich, auch im Anschluss an was bislang gesagt worden ist und wie man das einschätzt und sowas. Und da ich jetzt noch nicht mal alle Geschichten rund um dieses Blog von Fefe kenne, wäre das auch blöd gewesen. Also mache ich einen Podcast drüber. Wird noch spannend sein, wie ich denn diese Folge überhaupt nenne, damit sie auch deswegen gar nicht erst gefunden wird. Blog-Jubiläen wäre aber schöner Titel. Dieser Podcast ist jetzt auch in Einzelsekunden verlinkbar. Also wer jetzt das gesprochene Wort wirklich irgendwo mal einbauen möchte, der kann das sekundengenau machen. Was so gedacht ist, was vielleicht nicht unbedingt gewollt ist, aber das ist jetzt möglich. Was ich geschrieben habe, war zum 10-jährigen Jubiläum von Fefe folgender Text. Was kann man sich zu seinem 10-jährigen Jubiläum Besseres einfallen lassen, als seine Leser Fefe spielen zu lassen? Und so erfahre ich heute, dass Fefe nicht nur quasi im Alleingang den Feminismus vernichtet, die Piratenpartei eingestampft, den Kulturpessimismus und in C geschriebene Software vergiftet hat, dass er digitales Grundnahrungsmittel und Brandbeschleuniger ist, dass er mehr passive Leser hat, als er verarbeiten kann, dass er nicht zu Ende denkt, nein, doch, oh, er hat auch eine Army of Fefe aufleben lassen. Offensichtlich funktioniert Rede- und Meinungsfreiheit genauso, wie es in diesem Blog seit jeher praktiziert wird. Offensichtlich sind die Ergebnisse genauso irritierend. Offensichtlich ist Fefe der Talk of Town, ohne der Verlockung zu erliegen, sich von den Medien bauchpinseln zu lassen. Das Blog ist kein Journalismusprojekt und es vermag gerade dadurch, den Leser mehr als ihm lieb ist, auf dem Zahnfleisch gehen zu lassen. Indem er unkritisch glaubt, was ihn intellektuell bespaßt, indem ihn ärgert, wie viele Leser das Blog hat, indem er besser weiß, was Fefe eigentlich hätte sagen müssen. 10 Jahre Bloggen sind eine ganze Menge, aber offenbar nicht genug. Danke bis hierher und viel Spaß weiterhin. So klingt das, wenn man einen Blogartikel vorliest. Und wenn man frei spricht, dann geht es jetzt wieder 1:1 über in das Gestammel, was normalerweise meine Audiobeiträge, meine Podcastbeiträge so liebenswert macht. Das waren gerade schon 5 Minuten, sind wir hier am Reden. Also, was hat mir gefallen an der Diskussion und was nicht so? MS Pro ist aufgestiegen, also hat angeblich eine E-Mail von Fefe erhalten, dass er auch etwas eventuell schreiben könnte, sollte. Kann man glauben, muss man nicht glauben, ich weiß es nicht. Und hat halt die Welle, die erwartete Welle, genauso. Also ich habe gemeint, es ist eine Welle natürlich und macht dann so einen Scheiß, schickt das da auch rum, kommt nicht an. Er macht seine Welle in seinem eigenen Blog, macht aber einen Rant und hat halt, also genauso wie Fefe angeblich eine Maschine ist, wo ein Anführer ist, der was sagt und dann kommt die Army auf Fefe und walzt alles nieder. Funktioniert es, hat es ja bei MS Pro ja jetzt genauso funktioniert. Also er hat einen Rant geschrieben, der war jetzt nicht sachlich, der war schlecht argumentiert, der war schlecht geschrieben, aber immer so ins Ungefähre, dass man also den Betroffenen im schlechten Licht dastehen lassen kann, indem man einfach irgendwas zusammenwürfelt, was so jetzt irgendwie sein soll. Also Fefe ist verantwortlich für die Leute, für die er schreibt und wie die das verstehen. Und das finde ich überhaupt nicht. Man ist nicht die Bohne dafür verantwortlich, wie Leute etwas verstehen. Und man ist auch nicht dafür verantwortlich, wie Leute darauf reagieren. Ich hoffe, ich kann diesen Satz halten, aber das glaube ich durchaus. Also man kann zwar aufstacheln und so weiter und so fort. Und man kann natürlich rechtlich in Schwulitäten geraten, klar. Aber wenn das sind jetzt so Extremfälle, von denen wir gerade hier nicht reden. Also ich meine, das wäre ja natürlich wieder die Ausnahme von der Regel, von dem, was ich eben gesagt habe. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Also wir reden nicht über das Anzetteln von Straftaten und das intendierte Anzetteln von Straftaten, sondern um soziale Prozesse, wo die Frage ist, ob denn hier ein rechtlicher Schaden überhaupt da ist. Der wird natürlich so angenommen und da wird ein Urheber für gefunden und so wird die Kiste rund gemacht. Funktioniert nur, wenn ich polemisch mache, arbeite. Und genau das hat Michael Seemann gemacht. Das ist rein Polemik, was er da macht. Das ist nicht gut argumentiert. Und das würde ich ihm durchaus vorwerfen. Während ich trotzdem also kaum beteiligt sein möchte, wirklich in dieser Diskussion, weil es an allen Seiten irgendwelche Leute gibt, die irgendwas aufwiegeln. Es gibt sehr viele Leute, die einfach sich im Hintergrund halten. Und man weiß nicht genau, in was für eine See man da stechen soll. Da man da selber keine Aktien drin hat. Und selber nicht unbedingt die Gewissheit hat, so anzukommen, wie man das denn selber denkt. Und später ist man selber irgendwie so in the line of fire von irgendwas, wo man gar nicht hin möchte, hält man lieber die Klappe. Das ist jetzt nicht so, dass die eigene Meinungsfreiheit jetzt dadurch beschränkt wäre. Das würde ich nicht sagen. Also ich würde niemanden dafür irgendwie ankreiden. Hüsterchen. Aber man ist in das Alter gekommen, wo man sagt, da halte ich mich jetzt einfach mal raus. Punkt. Tue ich nicht, indem ich so einen Podcast hier mache, aber wer das hört, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, wenn man den mal spielt, dann fällt auch mal was runter. Und das Ganze hat noch mit was ganz anderem zu tun, nicht was ganz anderem, aber mit einem Themenkomplex zu tun, den ich vielleicht irgendwann mal aufschreibe. Und da müsste man aber irgendwie ins Detail gehen und da weiß ich jetzt noch gar nicht, wie intensiv das werden würde, oder man fängt einfach mal an zu schreiben und da bin ich aber noch nicht mit angefangen, weil man hat ja noch nicht so viel Zeit. Es geht um die fehlende Diskussionskultur. Das habe ich schon mal geschrieben. Es gibt keine Diskussionskultur eigentlich online. Es gibt eine Debattierkultur, so mit Polemik und wer schafft es, irgendwelche Leute auf seiner Seite zu reißen, zu mitzunehmen, keine Ahnung was, aber um das wirkliche sachliche Argumentieren, und da hat man bei Michael Seemann auch oftmals die Fragezeichen auf der Stirn stehen, kann der argumentieren, weiß der, was das ist? Es wird jeder Scheiß, jede Behauptung wird Argument genannt und das stimmt natürlich nicht. Einfache Behauptungen sind überhaupt keine Argumente. Und in der Philosophie heißt es eigentlich zum Beispiel, also wenn jemand irgendwas behauptet und man kommt darüber in Streit, ja, dann kann man das wenn es wirklich hart kommt, wenn man, also wenn beide jetzt nicht in Logik geschult sind oder jetzt oder da Schwierigkeiten einfach irgendwie sind im Verständnis. Zur Not kann man sich eine Tafel stellen und das Argument aufzeichnen. Und da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Das funktioniert dann entweder oder es funktioniert nicht. Und das ist ziemlich klar in der Philosophie, während in dieser Diskussionsrunde oftmals gesagt wird, bei Michael Seemann kommt das selber drin vor, Geisteswissenschaften wären irgendwie so schwammig und die Ergebnisse wären nicht so eindeutig wie in der Mathematik. Das ist so nicht unbedingt der Fall. Also gerade beim Argumentieren gibt es keine Schwammigkeit, aber das ist ein Bereich, den kennt Michael Seemann, glaube ich, derart nicht. Also ich habe nicht aus seinen bisherigen Blogartikeln und Büchern das Gefühl, dass er da wirklich firm ist. Ja, das war der 19. Flurfunk zu diesem Thema. Wir hören uns hoffentlich nicht erst 2016 wieder zum nächsten Podcast. Und von hier aus ein schönes Wochenende. Das nächste Mal in weniger Heise und tschüss. Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.